Hallo und herzlich willkommen zum Uncast Folge 80. Ja, ich hab's wieder gesagt. Ich hab's wieder gesagt. Hallo Mo. Hallo Rio, wie geht's? Wie läuft's? Wie steht's? Naja, also bei den Themen, die wir die Woche haben, muss ich sagen, naja, schauen wir mal, wie es dann nach der Sendung noch steht, ja, oder ob ich dann wieder mit Schaum vorm Mund irgendwo in der Ecke liege, ja. Weil es sind wieder heftige Themen dabei. Ja, absolut, absolut. Es sind aber auch ein paar sehr, sehr schöne Sachen dabei. Ja, genau. Ich sag nur, kleine Überraschung auf dem Robbenermarkt. Da wird es ganz spannend werden. Und Naja. also es wird wirklich eine Hammersendung. Bin Wollen ich. nicht so viel, wir wollen nicht so viel verraten und Wir wollen nicht so viel, okay. genau. Und jetzt fangen wir erstmal an mit den Themen, die wir getrennt recherchiert haben. Okay, dann mal. Oh, hallo, ich bringe euch heute mal aus einer anderen Ecke hier meine Themen. Ich hoffe, dass ihr mich einigermaßen verstehen könnt, denn das ist hier ziemlich windig. Ich mache auch gar nicht lang, ich habe für euch heute einfach ein paar Themen mal rausgefallen. Wir haben noch so viel in den News zu bereden. Einmal habt ihr sicherlich alle schon gelesen, Steven Wozniak, der Mitbegründer von Apple, mag Android und er hat sogar klipp und klar gesagt, dass er findet, dass Android besser ist als das iPhone. Ja, Tatsache. Er hat sogar behauptet, dass die Spracherkennung von Android, Ice Cream Sandwich, deutlich besser ist als Siri. Das ist wirklich ein herber Schlag, sage ich mal, für die Apple-Begeisterten. Ich kann es schon in dem Sinne nachvollziehen, weil eben Apple da durchaus sich ein bisschen verhaspelt in manchen Sachen und die Android-Handys eben mehr an Boden gewinnen. Ich meine jetzt nicht nur in den Verkaufszahlen, sondern auch in Funktionen und so weiter. Und Apple beschränkt sich da immer selbst durch ihre rigorose Politik. Also das ist schon etwas, das hat mich die Woche sehr, sehr gewundert, muss ich sagen. Wobei ich immer gewusst habe, dass Wozniak sich nicht der Realität verschließt oder nicht so ein Extremist ist, sage ich mal. Und der hat immer einen Blick für andere Sachen. Dann gab es noch ein Update für das Motorola Xoom. Das wird jetzt ausgeliefert, zumindest mal wieder in den USA. Ice Cream Sandwich für das Original Motorola Xoom wird ausgeliefert. Es dürfte eine ziemlich gute Nachricht sein für die Leute, die also ein Gerät haben. Viel sind es ja nicht, gerade bei uns, ja. In den USA vielleicht ein paar mehr. Aber die Verkaufszahlen haben sich ja in Grenzen gehalten. Deswegen denke ich, wird es umso größere Freude hervorrufen, dass es trotzdem ein Update gibt. Zumindest hat Motorola, was das Tablet anbetrifft, eben dann Wort gehalten und das Ganze dann eben herausgebracht, so wie sie das auch gesagt haben, dass sie das tun wollen. Und ja, also ich meine, habe ich damit gerechnet? Ja, schon. Also es gab ja bei Motorola Xoom schon von Anfang an Probleme, auch mit diesem komischen LTE-Update, was es da geben sollte, ja, und muss man dann so ein Hardware-Upgrade machen und all das komische Zeug. Da hat sich Motorola nicht sehr mit rumbekleckert, ja, muss man vorsichtig zu sagen, aber das kennen wir ja. Und dennoch finde ich, es ist ein Zeichen, dass Motorola jetzt als ICS-Update relativ schnell, muss man auch sagen, ja, relativ schnell eben ja, losgelassen hat auf die Bevölkerung. Genau. Und für Leute, die nie genug haben, wie zum Beispiel ich, ja, habe den zwar noch nicht geholt, aber es gibt einen neuen Akku von genau. 3800 mAh für das Nexus S, beziehungsweise auch für das Galaxy Nexus. Ja. Und für das neue. Und damit hat man natürlich ziemlich viel Power. Das Galaxy Nexus hat, soweit ich weiß, 1440 mAh. Buchstaben in den 100% festlegen. Und ja, 3800 Ampere ist dann natürlich schon eine hohe Leistung. Also mehr als das Doppelte. Wow, kann man denken. Das dürfte dann auch für solche Event ausreichend sein, weil der Akku geht bald in die Knie. Ich habe einen Mann auf einer Uhr gemacht, deswegen ja, ist es natürlich schlecht. Also das, der Akku wäre natürlich perfekt auch für die Leute, die Geocaching gehen, weil das braucht ja Unmengen an Batterie, aber ich glaube selbst dann mit der 3800 Batterie, also ich sag immer Batterie, was Englisch Battery heißt, mit dem Akku, da wird selbst das nicht ausreichen und man sollte sich dann vielleicht über 2 3800 mAh haben. Warum habe ich noch keiner? Ja, ganz klar, weil der Akku kostet sage und schreibe $69. $69! Wow! Also ich meine, ist schön, ist toll, wunderbar, aber 69 Dollar ist mir dann doch ein bisschen zu arg für eine zweite Akku. Das wird's immer immer noch. Okay, damit kommen wir dann. Ja, Freunde, ein absolutes Hammerteil, was ich gefunden habe, was ihr unbedingt mal sehen müsst. Ich habe das Video natürlich verlinkt und zwar eine super geniale Geschichte einer eines Instituts oder einer Gruppe, und zwar The Personal Robots Group heißt das Projekt und von MIT Media Lab heißt die Organisation. Die haben einen sogenannten Dragonbot entwickelt. Dieser Dragonbot ist ja ein Roboter. Es sieht aus wie ein Stofftier und hat kein Gesicht. Wie kein Gesicht? Nein, kein Gesicht heißt, der Bot kann geöffnet werden am Kopf und man kann sein Handy, sein Android-Handy natürlich, reinstecken und verbinden. Und der Hammer ist, das Teil erweckt dann zum Leben. Also das Handy sind dann die Augen und ja, er interagiert mit einem, er kann Dinge tun, also er bewegt sich, also jetzt nicht wirklich komplex rumlaufen, aber er macht Gestiken, macht Mimiken. Absoluter Hammer, also unglaublich. Das Ganze soll noch mit Social Networks gestützt werden. Das heißt, Informationen werden ausgetauscht, dadurch lernt dieser Roboter wie so ein Tamagotchi und wird halt immer komplexer mit seinen Tätigkeiten, was er macht, wird immer ja interessanter. Also irre. Allerdings, das ist ja ein Projekt und ja, da steht halt dabei, dass dieser Roboter wohl unter $1000 kosten wird. Also, ob man da natürlich so viel Geld ausgeben will, man muss es sich mal angucken. Also, wenn man das Video sieht, so sagt man sofort, das will ich haben. Aber knapp 1000 Euro oder ein bisschen was unter 1000 Euro, wenn sie sagen, unter 1000 Euro kostet vielleicht 800 oder so, Entschuldigung, Dollar, nicht Euro. Ja, dann ist es vielleicht doch etwas außerhalb meines Rahmens. Dennoch ist es eine absolute Hammer-Idee, sowas zu machen. Guckt euch das Video an, es ist wirklich echt interessant. Ja, was ich noch für euch habe, LG ist jetzt gegenüber Microsoft auch eingeknickt, wie ja bereits in den vergangenen Sendungen schon drüber gesprochen wurde, zahlen ja HTC und Samsung bereits Lizenzgebühren an Microsoft. Wobei das sehr umstritten ist, ob diese überhaupt notwendig sind. Also gut, bei HTC, da geht es unter anderem um das Thema Xchange. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Hier wird einfach mal aus Furcht vor Microsoft Lizenzgebühren bezahlt, um halt eben eventuelle Patentansprüche bezüglich halt eben Software- und Hardware-Patente, die von Microsoft eventuell verletzt werden könnten, damit abzudecken. Also Microsoft kassiert unwahrscheinlich viel Geld inzwischen. 70% der verkauften Geräte in den USA sind lizenzbelastet. Und damit verdient Microsoft erheblich mehr. wie mit dem eigenen Absatz des Windows Phone. Unglaublich. Also, naja, hoffentlich knicken noch nicht mehr ein und vielleicht kommt auch LG wieder zur Vernunft, weil meines Wissens ist die ganze Geschichte sehr, sehr umstritten und fragwürdig, ob diese Lizenzgebühren tatsächlich sein müssen. Gut, auf der anderen Seite, ich verstehe LG ein bisschen auch, wenn man da jetzt mit einer Riesenpalette Ware irgendwo ins Land eindonnern will und dann kriegt man vielleicht irgendwelche Patentklagen an den Hals und den Verkauf verboten, dann ist das natürlich extrem teuer und macht im Nachhinein auch keinen Spaß. Wobei ich es wirklich für eher unwahrscheinlich halte, dass Microsoft wirklich so viel Patentansprüche an Android beziehungsweise an der Hardware von LG geltend machen kann. Schauen wir mal, was da noch passiert. Ich habe noch eine kleine traurige Nachricht für die Benutzer des Asus Tablets Transformer Prime. Zumindest in den USA und in Taiwan wird eigentlich Ice Cream Sandwich schon ausgeliefert. Allerdings gibt es massive Probleme bei Geräten, die schon in Betrieb waren, also die schon persönliche Daten etc. haben. Da lässt sich das System nicht wirklich richtig aufspielen. Also es bricht ab mit Problemen angeblich in Verbindung mit der Seriennummer. Es gibt allerdings ein Workaround, wie man dennoch Ice Cream Sandwich drauf bekommen kann, vorausgesetzt man ist im Besitz des USA- oder Taiwan-Gerätes, weil, wie gesagt, das gilt jetzt nicht für die EU, was ich gerade sage. Dennoch hat vielleicht einer ein US-Gerät in Betrieb, kann ja sein, und aktualisiert halt eben über die entsprechenden Server in den USA. In dem Fall kann man das Gerät komplett zurücksetzen auf Werkseinstellungen, kann die WLAN-Einstellungen einrichten und aktivieren und sollte innerhalb von 15 Minuten eine Synchronisation angezeigt bekommen oder angeboten bekommen und das entsprechende Update. Sollte das nicht sein, dann kann man auch das Update, sofern das Gerät noch jungfräulich ist, manuell aktualisieren. Sollte es dennoch nicht gehen, gibt es ein Forum von Samsung. Die Adresse habe ich jetzt leider nicht. Von Samsung, von Asus natürlich. Wohin man die Seriennummer hinsenden kann und kann dann halt von Asus entsprechende Informationen bekommen, wie ein Workaround oder wie eventuell weitere Vorgehensweise das Problem beheben könnte. So, und was haben wir heute in den News? Ah, ich habe was Gutes gefunden. Du hast was Gutes gefunden? Ja. Sony plant offenbar was ganz Großes mit Android. Und zwar, man weiß überhaupt noch gar nichts davon. Aber natürlich die Webseiten, ja, und kennst mich ja, ich auch, ja, sind erpicht darauf, ja, hier zu spekulieren, was das sein könnte. Und das nennt sich Dot Switch. Da gibt's da gibt's auch ein Video davon. Und halt dich fest, das Video zeigt ein Handy, ein Android-Handy von das Xperia mit einem riesen Kreis in der Mitte, ja, und da drückt man drauf. Einfach nur ein Knopf, eine Ein-Button-Fernbedienung sozusagen, und damit soll man alles steuern können. Ja, da geht's Licht an, der Klodeckel auf, die Spülung an. Ja, in der Tat. Nein, in der Tat. Hast du dir das Video schon angeguckt? Ja, natürlich. Man weiß aber überhaupt nicht wirklich, was rauskommt. Ne? Denn das TV kann man offenbar steuern, ja, den Fernseher kann man steuern und man kann auch irgendwie, was haben die da gemacht? Die Stereoanlage und ja, alles Mögliche kann man damit eben ansteuern. Irgendwas ganz Verrücktes haben die auch noch gemacht. Also es scheint wohl so zu sein, als ob die hier was vorbereiten, ja, eine Möglichkeit, relativ simpel alle möglichen Arten von Geräten zu steuern. Ich glaube zwar nicht, dass es bei diesem einen runden Button bleibt, wüsste nicht, wie das gehen sollte, aber vielleicht haben die sich ja was ausgedacht. Vielleicht ist es alles nur auch nur sowas wie ein Ein- und Ausschalter, ja. Und dann kommt es darauf an, wie nah man an den Geräten ist, welches Gerät sich eben dann ein- und ausschaltet. Ja, Voraussetzung wäre natürlich, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt, dass entweder das Handy oder das Gerät erkennt, wie nah man da dran ist. Also es gibt auch wieder Spekulationen. Wenn man skeptisch ist, sollte man sagen, es wird alles nur funktionieren, wenn sowohl das Gerät als auch das Phone von Sony ist. Also ich kann mal sagen, was die Webseite verspricht, ja, ist eindeutig so ein, ja, was Google auch gemacht hat, da kommt was und das wird der absolute Hammer sein. Genau. Und ja, mal schauen, ob das wirklich so ein absoluter Hammer ist. Ja, das haben wir ja schon. Google hat ja dann Ice Cream Sandwich präsentiert und da waren wir ja alle relativ baff. Ja. Ja gut. Haben sie schon oft versprochen gekriegt, ne? Und dieses Google Home Device oder wie das da heißt, da ist auch noch gar nichts passiert. Jedenfalls nichts in der Öffentlichkeit, vielleicht Entwicklung hinter den Kulissen, ja, aber so für die Öffentlichkeit ist da gar nichts passiert bis jetzt, ja. Also ich kann immer noch keinerlei Geräte, mal ein paar Ausnahmen abgesehen von Firmen, die etwas auf den Markt gebracht haben, was mit diesem System nichts zu tun hat, aber dieses Google Home System, da kann ich noch gar nichts mitsteuern, überhaupt nichts. Nehmen wir mal einen Fernseher. Also, ich bin mal total gespannt. Das Video verspricht wahnsinnig viel. Und ich sag mal, das, was da kommt, entweder ist this thing kicking my ass, oder? Ja, klar. Entweder ist this thing kicking my ass, oder es ist burning my head. Burning my head, ja, genau. Also, ich bin ja, bei Sony bin ich ja immer da davon, erstmal davon überzeugt, dass es eher den Kopf wegbrennt, als dass es den. Naja, lass uns mal auf uns zukommen. Wobei man ja bezüglich, was Android betrifft, ja wirklich in letzter Zeit viel Gutes über die Sony-Jungs berichten kann. Ja, definitiv. Also die haben sich da schon reingekniet momentan. Außer dieses Music Unlimited, was ich wirklich gerne abonnieren würde. Aber es geht natürlich nicht, weil es noch keine vernünftige Mobile-App gibt, die funktioniert. Mhm. Die Original, und es gibt ja auch nur die Original Music Unlimited-App, funktioniert nicht auf dem Nexus S mit Ice Cream Sandwich. Und mit dem Tablet alleine, ja, also ich brauche die Musik unterwegs, nicht auf dem Tablet, das daheim liegt. Ja, ich habe ja auch ein paar ganz, ganz nette Erfahrungen gemacht diese Woche mit MyTuke, aber da komme ich später dazu. Ja, gibt es sicherlich auch das eine oder andere Pro und Contra von dir, bin ich mal ganz sicher. Ja, machen wir doch gerade weiter. Warum schließe ich nicht sofort an hier mit MyTuke? Passt ja gerade. Also ich habe MyTuke, habe mich registriert, einfach mal für die Testphase, um mir das mal anzugucken. Ich muss sagen, die Tonqualität am PC ist ausgezeichnet. Die Tonqualität auf dem Android-Handy ist auch nicht schlecht, aber es ist eine andere. Lass mal gleich vorweg, die ist ein bisschen schlechter als am PC. Leider kann man ja nicht sehen, was für Bitrate tatsächlich übertragen wird, aber es muss wohl eine niedrigere sein als über die Webseite. Also zumindest über die App. Webseite habe ich jetzt auf dem Handy noch nicht probiert. Ja. Ich habe natürlich die App installiert, um auch die Back-Synchronisation mit nutzen zu können, was bei mir nicht funktioniert. Also er synchronisiert zwar was im Hintergrund, aber nutzt es nur, wenn ich auch wirklich online bin. Also bringt mir das nichts. Wenn ich offline bin, macht das Spiel das deswegen nicht ab, weil er in irgendeiner Form sich authentifizieren möchte. Also das heißt, die App ist ohne Online-Verbindung oder wenn eine schlechte Online-Verbindung da ist, nicht funktionsfähig. Ja, tut er sich nur authentifizieren, weil das wäre kein Problem. Wir brauchen ja keine gute Online-Verbindung, wenn die Daten dann auch vom Gerät abgespielt werden. Ja, die Problematik ist, er will halt ständig eine neue Authentifizierung und muss auch noch irgendwas für das Lied laden, obwohl es eigentlich schon synchronisiert war. Das ist sehr, sehr komisch. Also da habe ich also ganz andere Erfahrungen gemacht. Also Die haben auch, das ist auch was, was mich total geärgert hat. Sie sagen ja, man kann die Applikation auf 3 unterschiedlichen mobilen Geräten einsetzen. Also auf 3 begrenzt. Allerdings habe ich festgestellt, ich kann jetzt nicht hingehen, kann sagen, auf meinem Motorola das zu nutzen und auf dem HTC gleichzeitig. Das geht nicht. Also da wird im Wechsel immer wieder die Zugangsdaten verlangt. Also ja, kann gut. Immer nur ein Gerät aktiv betrieben werden. Also wenn man sagt, okay, mein Bruder oder meine Schwester oder meine Frau oder meine Tochter will ich da mitmachen lassen, das geht gar nicht. Nee, das sehr, ist, sehr kann man schon vorstellen. Sehr pingelig von denen, finde ich, aber gut, wenn sie das unbedingt meinen, wenn sie schon Angst haben, dass sie allein bei der Beschränkung 3, dass es nicht reicht, man muss doch eine Wechselanmeldung machen, muss ich sagen, lohnt sich für mich nicht. Weil ich habe echt drüber nachgedacht, das zu nutzen. Ja, Moment. Also nach der Testphase. Aber wenn, ich sag mal, meine Frau nicht auch da mithören kann mit diesem Abo, dann ist es für mich einfach zu teuer. Ja gut, also ja gut, okay. Also innerhalb der Familie oder innerhalb, sag ich mal, desselben oder ähnlichen Accounts sollte es funktionieren. Da muss ich mal kurz einhaken. Also 10 Euro für ein Stream ist nicht zu teuer. 30 Euro für 3 Streams wäre auch nicht zu teuer. Weil, also ich meine, 10 Euro, hallo, für die gesamte Musikbibliothek, also das ist, finde das ist super. Also ich bin ja Verfechter dieser Kulturflatrate und ich würde für 40 Euro im Monat würde ich eine Kulturflatrate auch abschließen. Mhm. Ja, weil wenn ich dann unbegrenzte Nutzungsrechte habe, ja, bei Sachen, die zum Beispiel im Internet erhältlich sind, dann wäre das eine gute Sache. Jetzt muss man das jetzt ein bisschen kappt und eben sagt, pro Stream ist 10 Euro, also geschenkt. Ich meine, überleg mal, du musst dir nie mehr Musik kaufen. Jein, weil ich bin ja noch nicht fertig, das kommt noch mehr. Ja, okay. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Musik in irgendeiner Form offline verwerten will, geht das gar nicht. Aber das ist ja bekannt, das war mir auch vorher bekannt, dass man also keine MP3s oder andere Formate extrahieren kann. Ja. Also wenn, dann kann man eine sogenannte Schleife machen, kann es aufnehmen, aber es ist viel zu aufwendig. Man müsste ja immer die Musik in gesamter Länge ablaufen lassen und mit einem anderen Programm aufnehmen und das macht ja kein Mensch. Das ist ja viel zu extrem. Also meinst du, wie man eben früher vom Radio aufgenommen hat, so müssten wir es machen. Das ja, genau. Das haben wir auch früher auch Leute gemacht. Ich zum Beispiel. Ja, klar. Angenommen, man möchte jetzt hingehen, möchte irgendwo sein Tablet zum Beispiel auf einer Party anschließen und möchte MyTuke verwenden, hast du schon ein Problem. Weil, jetzt mal unabhängig von der GEMA-Geschichte, das ist ein ganz anderes Thema, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, da gibt es zwar auch GEMA-Geschichten, aber das will ich gar nicht erst ansprechen. MyTuke verbietet das. Das steht in den Nutzungsbedingungen drin, dass sowas nicht gemacht werden darf. Und das ist auch, das ist bei der MP3 nicht. Wie? Ich verstehe das jetzt nicht genau. Ich kann jetzt nicht hingehen, kann sagen, okay, ich gehe jetzt auf eine Geburtstagsparty, schließe mein Tablet an und benutze MyTuke, um dort halt eben Musik laufen zu lassen. Das ist untersagt. Ja, das ist sowieso untersagt. Das darfst du sowieso nicht. Mit keinem System, mit keinem MP3, mit keiner CD. Natürlich darfst du das. Nein, darfst du nicht. Darfst du nicht. Eine private Vorführung, das steht auf jeder CD drauf, ist nicht erlaubt. Und eine Vorführung auf einer Geburtstagsparty? Ich habe gerade eben gesagt, ich rede nicht von GEMA, weil du kannst das mit der GEMA klären und dann darfst du das. Genau. Ja, das ist auch gar nicht mal, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, ja, das ist gar nicht mal so teuer. Aber das ist ein anderes Thema, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Juke tut das unabhängig von der GEMA verbieten, um halt eben, dass man halt eben in so einem Falle, wenn man auflegt, ich sage jetzt einfach mal auflegen, Discjockey oder wie man es nennen will, ja, dass man dann halt gezwungen ist, MP3s zu verwenden. Man darf diese Dienste dazu leider nicht nutzen. Finde ich ein bisschen schade, ärgert mich ein bisschen. Also, aber okay, das ist wieder mal wieder diese berühmte, ich sage immer Deutschlands Raubkopierpolka. Aber okay. Gut. Würde mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt gar nicht interessieren. Das kann auch niemand nachkontrollieren. Fertig. Wenn es deine private Geburtstagsfeier ist und wenn es enge Freunde sind, ist es sowieso nicht möglich, das zu verbieten. Egal, was die da in ihre AGBs reinschreiben. Das weißt du ja. Firmen können reinschreiben, was sie wollen. Das Gesetz können die dadurch nicht überstimmen und eine privat, sag ich mal, keine Vorführung in dem Sinne, sondern wenn jetzt zwei, drei Bekannte da sind und dann darf ich ein Lied auch abspielen. Mhm. Ja. So, und jetzt kommt der eigentliche Grund, also was mich am meisten geärgert hat. Das ist diese extrem schlecht programmierte App. Also wie gesagt, erstens, wenn keine gute Verbindung ist, kann man die eigentlich ganz abhaken. Ich dachte erst, es hängt vielleicht mit dem Modell zusammen, weil die einen oder anderen haben ja Probleme mit bestimmten Modellen, aber ich habe es auf beiden Geräten probiert, auf dem Roller sowie auf dem HTC sowie auf dem Arcos. Also auf drei Geräten eigentlich, wobei Arcos zähle ich gar nicht mit, weil da läuft sie nämlich gar nicht. Da hast du gar keine Chance. Da will immer wieder eine Anmeldung, da kommst du gar nicht dazu, überhaupt irgendwas abzuspielen. Okay. Wobei, das sage ich okay, weil hat keinen offiziellen Market, also hat ja auch kein, sag ich mal, kein G3. Und insofern ist klar, ja, muss man ein Auge zudrücken, dann ist es halt aus Sicherheitsgründen dann irgendwie geblockt. Aber HTC, kommen wir mal zu meinem. Also ich hab absichtlich gesagt, so, ich nehme das jetzt für unterwegs Musik zu hören. Musikplayer nutze ich nicht mehr, ich nutze jetzt erstmal das MyChook. Jetzt wird es interessant. Ich schalte irgendein Lied ein, schalte mein Gerät Display aus, stecke es in die Tasche. Auf einmal geht zusätzlich der Musikplayer an. Und ja, der Musikplayer geht zusätzlich noch an. Und nach einer gewissen Zeit. Und interessant ist, ein Telefonanruf wird gestartet. Ich so, hä, was ist denn jetzt los? Und zwar die letzte Nummer, die ich irgendwann habe. Ich so, ja, da bin ich irgendwie draufgekommen. Alles wieder ausgeschaltet, gemacht, getan. Wieder Musik gestartet, eingesteckt, genau dasselbe. Ich so, das kann es doch wohl nicht sein. Irgendwo drücke ich da wo drauf. Aber nee, es ist ja, ich habe ja auch die Sperre drin, also ich kann nirgends drauf drücken. Dann ging es. Ich so, okay, ich muss irgendwo drauf gekommen sein. Es läuft ja jetzt. Ne? Sitz im Auto, 3 Minuten, genau dasselbe Spiel wieder. Musik geht an und die letzte Nummer wird gewählt. Ich so, okay, jetzt spinne ich ganz, also keine Ahnung, was da los ist, hab's erstmal weggelassen. Dann habe ich mit jemandem noch gesprochen heute, wo genau dasselbe Problem hat, nur dass es da halt eben nicht die Musik-App und die letzte Telefonnummer ist, sondern da öffnet sich der Browser von alleine und wählt einfach die letzte Seite auf. Also irgendwie scheint da die Sperre zu blockieren, dass die nicht mehr richtig funktioniert und irgendwelche Tastatureingaben anscheinend zu emulieren. Und wie gesagt, ich dachte erst, es lag an mir, aber da ich heute gehört habe, dass es beim anderen Gerät genauso war, nur halt eben nicht mit Telefon- und Musik-App, sondern halt mit anderen Sachen, ich denke, dass da irgendwie... das Gerät nicht richtig in den Display-Out-Modus geschaltet wird, sondern dass es irgendwie Eingaben dann noch akzeptiert. Aber ich habe jetzt, wie gesagt... Also, ich bin verwundert. Ja. Also im September war das ja bei mir App der Woche, weil die war einwandfrei. Ich hatte nicht ein einziges Problem damit. Ich hatte keinen Abbruch und das selbst in Gebieten, wo überhaupt gar kein 3G-Empfang war. Mhm. Während dem Fahren im Auto kein Thema, auch in der Tasche gehört, ohne Probleme. Ja. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und wie gesagt, damals war ich absolut überzeugt. Wie gesagt, es war im September. Ich weiß nicht, ob die jetzt Updates rausgebracht haben. Ich habe da jetzt nicht mehr weiter geguckt. Mhm. Aber die war eigentlich, als ich die getestet habe, einwandfrei. Mhm. Ich habe jetzt auch mal wegen dieser Geschichten mal im Market geguckt und es ist so, dass es anscheinend wirklich Unterschiede gibt, auf welchem Gerät die App installiert wird. Und deswegen hat die auch so eine eher durchschnittliche Bewertung, weil das sind halt einige dabei, die sie extrem schlecht bewerten, weil es gerade auf ihr Modell nicht läuft. Ja, ich kann mir schon vorstellen, das HTC Sense übrigens, ja, macht ja mit dem Musikplayer immer und immer wieder Probleme. Ja, das ist ja schon, da war schon mal was, ja. Also des Öfteren gibt es mit dem Musikplayer Probleme, zum Beispiel werden auch einige Dateien nicht abgespielt vom HTC Sense Player, die bei Standard-Android-Handys absolut funktionieren. Und möglicherweise knallt da die Sense-Oberfläche mit MyChook zusammen. Es ist ja auch so, Ich sehe, das ist ja eine durchschnittliche Wertung. Naja, gut, durchschnittlich wäre 2,5 jetzt, also 3 Sterne hat es jetzt da. Ja. Und man sieht natürlich auch, einige beschweren sich, dass es nicht so toll funktioniert, und andere sind hellauf begeistert, dass alles wunderbar klappt. Ja. Zum Beispiel hier läuft super, weiß nicht, was ihr habt, läuft stabil auf meinem SG, also mein Samsung Galaxy S2, Klang für die Dateigröße ist okay. Mhm. Ja, der Klang ist in Ordnung, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also der ist weiter, klasse. Dann noch weiter, Alexander, sehr gut gelungen. Entgegen vieler Bewertungen finde ich die App sehr gelungen. Abstürze hatte ich bisher keine. Also Abstürze habe ich übrigens auch sehr oft. Also auch wenn es so funktioniert und ich will jetzt oder suche ein Lied, auf einmal sagt, da muss geschlossen werden und raus muss er dann neu starten. Also es scheint wirklich Hardware, Software abhängig zu sein, auf welchem Gerät das es läuft und das es nicht läuft. Und da scheinen wohl die Modelle Motorola und HTC nicht unbedingt die perfekten Modelle zu sein. Ich sehe auch, dass LG auch ein paar Probleme hat. Also hier sind auch einige drin mit LG, bei denen das offenbar auch nicht richtig funktioniert. Also die müssen da auf jeden Fall nachbessern, weil das Musikangebot mit 16 Millionen Titel, das ist schon klasse. Also es ist nicht wirklich alles, aber wirklich fast alles drin. Also ich habe absichtlich mal auch ein paar ausgefallene Sachen gesucht und tatsächlich auch vieles davon gefunden, aber nicht alles. Aber trotzdem erstaunlich, dass da also auch Musik, die eher absolutes Hintergrundprogramm sind, ja, dass die trotzdem zum Teil gefunden werden. Also dahingehend kann man es dann schon wieder ein bisschen loben auch. Also wie gesagt, ich war absolut zufrieden und ich würde es wieder App der Woche machen bei mir. Definitiv. Music Unlimited habe ich übrigens deswegen angeguckt, weil da sogar alle Hörspiele der 3 Fragezeichen drin sind. Ach, das wäre schön, ja. Ich müsste jetzt wieder 10 Folgen 3 Fragezeichen holen. Das wären wieder 59 Euro. Da kriege ich schon wieder 6 Monate lang einen Zugang bei Music Unlimited dafür. Ja. Naja. Gut. Ja, gut, okay. Also deine Erfahrungen sind übel mit der MyTube-App? Ja, also was die App betrifft und was die Technik betrifft, ja, also was die Soundqualität betrifft, ist es okay. Wobei es einen Unterschied, wie gesagt, zwischen Web und App gibt. Da muss ich auch noch was dazu sagen. Das ist auch schwierig zu vergleichen, denn schließlich hat auch der Soundausgang vom Handy mit der Qualität etwas zu tun. Wenn du es direkt über einen PC abspielst und am PC entsprechend eine gute Anlage dran hast, dann hört sich das natürlich anders an, wie wenn du jetzt zum Beispiel über den Kopfhörerausgang deines Handys gehst an diese Anlage. Auch das kann natürlich eine Rolle spielen. Das heißt, dass es auf dem einen Handy vielleicht gruselig klingt, weil er eben eine schlechte Soundausgabe hat, und bei dem anderen Handy vielleicht sehr, sehr gut, weil die Soundqualität bei dem Headphone eben besser ist. Das kennen wir ja auch von verschiedenen anderen Geräten. Ja, das ist mir schon klar. Zum Beispiel, ich habe beides mit demselben Kopfhörer getestet. Also insofern, natürlich ist auch die Soundkarte ein bisschen ausschlaggebend, ist mir auch klar. Genau, die Soundkarte und natürlich auch die Qualität von dem Soundausgang des Handys. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel die früheren iPod-Modelle. Eine gut kodierte Audiodatei hört sich auf dem Computer mit super an, ja, mit dem gleichen Equipment. Dann packst du die auf den iPod und hörst es da an. Das ist gruselig, weil die Ausgabe über den iPod früher extrem übel war. Also furchtbar. Ja, da haben sich alle Lieder angehört mit 128 Kilobit MP3s. Ja. Naja. Also da muss ich sagen, das kann man nur schwer objektiv sagen. Ja, mit der Soundausgabe von Computer und Handy vergleichen. Wenn wir aber schon bei Musik sind, du hast hier was geschrieben, was mich auch ganz, ganz heiß interessiert. Du schreibst hier was über eine neue Musik-App ja, genau. von dem, den wir nicht aussprechen können, ja. Von dem, der nicht genannt werden kann. Cyanogen oder so, das ist ja ähnlich. Ja, ich würde es nie lernen. Das ist furchtbar. Ja, da habe ich auch ein Problem mit. Deswegen habe ich eben auch gestottert. Entschuldigung, also der ist wirklich super gut, aber den Namen kann ich einfach nicht aussprechen. Ja. Also der hat jedenfalls eine neue Musik-App, beziehungsweise ist ja mittlerweile schon mehr als nur ein Mann, ja, der mit diesem Projekt da zu tun hat. Und die Leute haben jetzt die Music-App von Google quasi, ich weiß gar nicht, ob das legal ist, aber die haben jedenfalls das, beziehungsweise doch, ist ja ein Open-Source-Bestandteil, glaube ich, die Music-App. Ist egal, auf jeden Fall, die haben die Music-App von Google genommen, wobei Ice Cream Sandwich drin ist, und haben die entsprechend so verändert, wie sie glauben, dass es viel, viel besser ist. Und haben damit quasi eine neue Musik-App geschaffen, die auch skinnable ist. Das heißt, man kann andere Designs machen. Und haben so ein paar kleine Tweaks gemacht und ein paar große Tweaks, zum Beispiel, dass man, wenn man das Telefon auf die Vorderseite legt, auf den Tisch, dann wird der Ton abgeschaltet. Also die Musik bleibt oder stoppt. Wenn man es wieder zurückmacht, dann läuft die Musik weiter. Da habe ich schon ein Problem, ne? Weißt du warum? Warum? Hä? Ja, das HTC ist ja extrem leise. Ja. Und ich lege das absichtlich immer auf den Kopf, weil die Lautsprecher ja hinten sind. Ja, dann könntest du es damit nichts weiterhin gibt es eine Funktion, wenn man schüttelt, ja, dann kann man auch, egal wo man ist, egal in welcher App zum Beispiel, festlegen, dass dann die Musik gestartet wird oder dass zum Beispiel der nächste Track gespielt wird. Egal in welcher App man ist, das ist also betriebssystemübergreifend, schütteln und dann wird eine Aktion ausgeführt. So, Funktioniert die auf allen? bitte? Ab welcher Android-Version ist es funktionsfähig? Ich glaube nur Ice Cream Sandwich, wenn ich das richtig weiß, weil das auch die Ice Cream Sandwich App ist, die da Ah, okay, schade. genommen wird. Ja, okay, gut. Aber auch das mit dem Schütteln ist natürlich, wenn man das unterwegs dabei hat, ja, nicht zu gebrauchen, klar. Beim Bewegen, beim Laufen, ja, wird ja auch geschüttelt und so weiter. Also auch nicht. Aber trotzdem, diese sogenannte Gestensteuerung ist ja bei vielen beliebt. Also das wurde implementiert. Das geht. Es wurden auch noch ein paar andere Tweaks installiert und ein exzellenter Equalizer, den habe ich probiert. Ich kann nur sagen, wow. Also von der Soundausgabequalität her, wow. Ja, also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich werde vielleicht in der nächsten Sendung das vorbereiten und wird die App mal direkt vorführen, direkt zeigen mit Soundausgang angeschlossen. Dann kann man sich das mal anhören. Also die Unterschiede sind phänomenal. Ja, muss man ganz klar sagen. Was nicht so toll ist allerdings, muss man auch sagen, eine ganz frühe Version. Was nicht so toll ist, dass zwar die Music-App an sich von Google bearbeitet wurde, aber der Google Music-Zugang ist nicht vorhanden. Der wurde nicht implementiert. Das heißt, man kann keine Cloud-Musik abspielen. Damit ist natürlich für mich das Ganze, ja, leider uninteressant, weil ich habe keine Musik mehr auf dem Handy. Ich habe keine mehr drauf, sorry. Ja. Ich brauche zum Speicherplatz für andere Sachen. Und deswegen kann ich halt mit der App nichts anfangen. Ich hoffe, dass das noch implementiert wird. Vielleicht haben sie es auch nicht gemacht, weil es Probleme gibt mit Google. Ich weiß es nicht genau. Aber wie gesagt, es ist noch eine ganz, ganz frühe Version, die allerdings erstaunlich gut funktioniert. Ja, das muss man schon sagen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Wie gesagt, nächste Woche vielleicht werde ich das dann etwas genauer noch vorstellen. Okay. Dann bin ich mal gespannt, Ja, ne? spannend, ne? Ja. Ja, dann Samsung macht mit Intel Nein. ein. Nein, was nein? Das ist ja dein Thema. Ja. Ich habe nämlich eben noch gedacht, was Samsung macht mit Intel ein Patchwork-System. Was habe ich denn da geschrieben? Das kann ich ja gar nicht. Was sind Ja, das? gut, ich dachte, du kommst jetzt mit dem anderen Thema und ich. Nein, Okay, was ist denn okay. bitte? Ja, und zwar Samsung hat ja momentan das größte Standbein im Android oder mit dem Android-Betriebssystem auf dem Markt und das stört die selbst ein bisschen, dass sie zu Google-abhängig sind und haben mit Intel zusammen jetzt entschieden, Ja. ein System, sag ich mal, oder zwei Systeme zu verheiraten. Nämlich Badass und Tissen. Beide habe ich noch nie davon gehört. Also Bada kenne ich. Das willst du nicht kennen. Das willst du wirklich nicht kennen. Und verspricht sich von dieser Verheiratung mit Intel zusammen sehr viel. Also die wollen im nächsten Jahr ein Gerät mal rausbringen, um zu gucken, hier, ob sie hiermit so ein bisschen einen Fuß in den Markt bekommen. Um halt eben nicht ganz von Android und Google abhängig zu sein. Ja, ich sag mal, solange das eine Nebengeschichte ist, dass man sagt, okay, wenn irgendwas mit Google ist, dann habe ich halt noch was in der Hand, ist das ja okay. Ich glaube nicht, dass die sich von Android verabschieden, weil damit verdienen die momentan richtig viel Geld. Okay, naja, also ich bin auch mal gespannt, was das soll. Also irgendwie... Tissen naja, ist auch auf Linux-Basis, so wie Android? Eigentlich bin ich schockiert, ja. Ja, gut, ich meine, ich verstehe das, wenn die Firma sagt, ich möchte meine Arme in verschiedene Richtungen, sag ich mal, ausstrecken, um nicht unbedingt von einer Geschichte abhängig zu sein. Ich meine, viele Firmen auf dem Weltmarkt haben schon mal Erfahrungen gemacht, dass sie sich auf einen Lieferanten jetzt zum Beispiel spezialisiert haben und dann gibt es irgendwelche Probleme, irgendwelche Unklarheiten, also Ungemeinsamkeiten und gibt Krach und dann ist die Firma mehr oder weniger ruiniert, weil sie kein anderes Standbein hat. Also ja, ich denke, dass auch politisch genau das, dass es darum geht, einfach ein zweites Standbein zu kriegen und nicht um Android zu ersetzen. Ja gut, aber die müssten ja gelernt haben, dass das gar nicht so einfach ist. Also schauen wir mal, wie das wird, aber ehrlich gesagt, ich messe dem keine große Bedeutung bei. Ja. Also ich meine, das ist, ja, Bada hat ja Samsung schon mal was probiert und guck Bader mal. Hat einen Katalog, ne? Selbst Migo, ja, das ja groß angelegt war, übrigens glaube ich auch mit Intel zusammen, ist auch, also kläglich gescheitert, ja, von Nokia und ganz klar, der Markt ist momentan Apple und Android. Mhm. iOS und Android. Und selbst Windows kann momentan nicht anstinken dagegen. Ja. Das könnte sich zwar ändern, also auf der CES wurde auch sehr, sehr viel Lorbeeren für Windows ja, vorgestellt, ja, oder geweihräuchert. Ich bin total durcheinander. Aber auf jeden Fall für das neue Windows Phone, was dann wohl Windows Phone 8 heißen wird. Ja. Mhm. Und da sind also einige Leute sehr begeistert und das kann ich auch verstehen, das ist schon interessant. Somit könnte sich da zurückmelden, weil Apple übrigens gewaltig einen auf den Keks kriegt momentan. Die verlieren ihre Gefolgschaft und zwar in Massen, ja, nicht zuletzt offenbar wegen dem Gehabe, was da los ist mit diesen Klagen. Das sind viele Leute überhaupt nicht begeistert davon. Ja. Die machen sich gerade ihren Image komplett kaputt. Und deswegen hat man einen Trend deutlich gemerkt, selbst große Tech-Blogs haben das geschrieben, ja, dass nur durch die Unbeliebtheit, die Apple momentan ansteuert, Windows wieder ein Gesprächsthema wird im mobilen Bereich. Ja. Und das ist schon ziemlich heftig, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht Apple jetzt endgültig übers Ziel hinausgeschossen ist mit diesen Klagen. Jedenfalls macht Apple munter weiter, auch im neuen Jahr, ja, denn Apple will 10 Samsung-Telefone in Deutschland verbieten lassen. Es wurden Anträge gestellt quasi Anzeigen erstattet sozusagen für 10 oder gegen 10 Samsung-Telefone, darunter auch das Galaxy S Plus und das Galaxy S2, wegen eben dieser Geschmacksmuster-Sache, mit dem sie ja einmal kurz Erfolg hatten bei dem Galaxy Tab 10.1. Dann hat Samsung natürlich das Galaxy Tab 10.1N herausgebracht, für das keine Verfügung mehr durchging. Die Richter sahen es als ausreichend anders designt aus im Vergleich zum iPad. Eine letztendliche Entscheidung steht allerdings noch aus. Und jetzt will eben Samsung, will eben Apple auf dieser Schiene gleich im neuen Jahr Samsung begrüßen. Samsung wird das sicherlich zur Kenntnis nehmen und von sich aus wieder zurückschießen. Und das sieht für Apple momentan auch nicht gut aus. Apple hat bereits gegen Motorola einen Antrag jetzt verloren in den letzten Tagen. Ein erneuter Antrag. In Deutschland ist sogar Motorola berechtigt, ein Verkaufsverbot für iPhone zu erwirken. Motorola hat es bisher nicht getan. Und Samsung kann natürlich dann auch in diese Kerbe reinhauen eventuell und seinerseits dann versuchen, Apple-Produkte wiederum zu schaden. Und Schaden tut sich am meisten halt Apple selbst durch diese schlechte Presse. Die Leute sind richtig sauer mittlerweile auf Apple. Und es fangen auch, so habe ich heute gerade wieder am Techblog gelesen, es fangen auch Käufer an zu sagen, nein, ich kaufe kein Apple-Produkt, den ihr Firmenpolitik ist mir zu rigoros. Ja, also gut, ich meine, wer halt in den Wald reinbrüllt, muss damit rechnen, dass Echos kommen. Das wilde Eber rausrennen. Ja. Ganz genau. Und Gnade dem die Natur, der einen wilden Eber hinter sich her hat. Ja. Ich würde es nicht probieren. Ja, es gibt auch noch so ein bisschen hin und her und Diskussionsgeschichten zum Thema China und Google. Mhm. Weil es gab von einer anonymen Quelle. Informationen darüber, dass Google wohl wieder sich groß und stark präsentieren wolle in China und den Market dann rausbringen möchte. Das ist ein heißes Thema. Also Google wir wissen ja alle, Google hat sich zurückgezogen in China wegen den, Restriktionen und dem Eingreifen der Regierung in die Dinge, was Google präsentieren darf und was nicht. Ja. Und ein Herausbringen vom Market und Veröffentlichen von Apps mit Kontrolle durch die chinesischen Regierungen wird Google sich nicht drauf einlassen. Ja. Also das wäre ja so, wie wenn Google sagt, ich tanze auf der einen Hochzeit nicht, weil es ist nicht in Ordnung und hintenrum auf der anderen. Also das funktioniert so nicht. Weil die würden ganz schön ins Gesicht verlieren, wenn sie das tatsächlich machen würden. Also diese Gerüchte sind, ja, kann man eigentlich von sich weisen. Ja, es ist natürlich eine Sache, wie will Google da weiterhin verfahren, ja? Weil alle Experten sagen, dass die Zukunft der mobilen Telefone in China entschieden wird. Ja, das ist ein Riesenmarkt. Ja, das sind unglaubliche Mengen an Absatz an Mobiltelefonen, die dort erreicht werden können. Und Apple hat, das haben die schon ganz klipp und klar gesagt, die wollen groß in den chinesischen Markt einsteigen. Die haben da keine Gewissensbisse wie Google, mit China Geschäfte zu machen. Und ich weiß nicht, ob sich Google das erlauben kann. Das muss ich auch sagen. Weil Google hat zwar schon eine gewisse Marktmacht, aber nicht in China. Und das China hat den größten Markt an Mobilfunktelefonen weltweit. Und wenn die den Markt verlieren sollten, weil Google kein Engagement zeigt in China, dann weiß ich nicht, ob Google sich das erlauben kann. Ja, da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter. Also Google ist ja, Dinge betrifft, auch anderen Ländern gegenüber, auch der EU gegenüber, ganz rigoros und sagt, wir haben halt hier unser Ding und irgendwo sind wir zwar bereit, das eine oder andere, einen ein oder anderen Konsens einzugehen, aber wir lassen nicht komplett die Hosen runter. Und wenn die jetzt in China sagen, ja, da machen wir es, weil da der Markt ist, dann hat Google weltweit ein Problem, weil dann werden das alle verlangen. Ja, schon. Ich meine, es ist, wie gesagt, es ist natürlich jetzt ein ganz schöner Spießrutenlauf, was da vor Google liegt. Was sollen sie tun? Sollen sie da einsteigen? Eventuell sie stark unterwerfen, das, was sie vorher abgelehnt haben, oder wollen sie den Anschluss in China verlieren? Ich meine, bisher konnten sie ja mit der Google-Suche durch so einen Trick über die Hongkong-Seite weiterhin agieren, ohne direkt in China tätig zu sein. Aber das hat ja auch schon Auswirkungen gezeigt. Baidu ist da also die beliebteste Suchmaschine in China, ist da also weit nach vorne geschleudert worden. Aber wie gesagt, wenn so Firmen wie Apple da keinerlei Gewissensbisse haben und mit diesen mit den Leuten, also mit der Regierung in China da zusammenarbeitet und die Bedingungen erfüllt, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dann glaube ich nicht, dass sich Google da dagegen wehren kann, beziehungsweise wehren will, weil es geht um die Zukunft. Ja, wir kennen ja Firmen, die Entscheidungen getroffen haben und gesagt haben, wir verlieren unser Gesicht, wenn wir diese Entscheidungen revidieren. Siehe Nokia. Die haben ja gesagt, kein Android, egal was kommt, und hin und her. Ja, und jetzt haben sie ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite, sage ich mal, darf man auch nicht vergessen, wie groß und stark Google ist. Ja, aber nicht in China, das ist das Problem. Nicht in China, aber... Wenn auf dem Rest der Welt alles Google spricht, dann werden die irgendwann mal auch ein bisschen nachgeben müssen. Ja, genau, aber China ist halt ein Sonderfall, ne? Ich meine, alles kommt in China und China setzt mittlerweile auch teilweise Trends, ja. Und wer in China groß ist, der hat auch gut Lachen in der restlichen Welt. Und es ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, das wird sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren noch weiter verschieben. Also ich kann mir vorstellen, dass das bald auch das Web hauptsächlich, so wie jetzt von den US-Firmen, aus China heraus quasi geleitet, will ich nicht sagen, ja, aber maßgeblich mitgeprägt wird. Und also ich glaube, keine Firma wird sich in den nächsten 10 Jahren leisten können, in China nicht präsent zu sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also der wird auch auf dem Weltmarkt dann keinen Erfolg mehr haben. Weil wenn die chinesischen Hersteller quasi dann auch sagen, ja gut, dann machen wir eben nichts mehr mit Android, dann machen wir eben nichts mehr mit Google, keine Geschäfte mehr, dann kommen auch nicht mehr so viel Android, sag ich mal, Ideen und Innovationen und neue Geräte aus China. Ja, und sind wir ehrlich, ein Gerät made in USA mit Android oder made in Germany mit Android, das kann man nicht. Ja, die sind alle made in China. Also, sorry. Ja, also da muss ich sagen, das wird noch ein harter Kampf werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Google auf Dauer von dem Markt wegbleibt. Und momentan, ich sage auch, vielleicht wird sich Google mit der chinesischen Regierung auch einigen. Ich meine, man kann ja reden, weil die chinesische Regierung kann ja auch nicht Google komplett ignorieren, im Moment noch nicht, bloß alle Trümpfe sind momentan in der Hand von der Regierung von China, weil die sehen, dass sie sind der maßgebende Markt für die nächsten 10, 15 Jahre oder in den nächsten 10, 15 Jahre für die gesamte Welt. Ja. Die müssen momentan gar nichts tun. Die können sich das angucken. Ja. Während Google überlegen muss, wo stehen wir in 10 Jahren? Sind wir dann weiterhin Marktführer oder haben wir nur noch marginal was mit dem Markt zu tun? Ja. Das wird lustig. Das wird lustig. Zum Thema lustig. Ich habe noch was Lustiges. Und zwar, wir hatten ja das riesengroße Thema Carrier IQ. Ja, ja. Und es gibt ja inzwischen jede Menge Apps, um zu gucken, ob man Carrier IQ auf der Maschine drauf hat oder nicht. Und ich musste jetzt total... Ich musste wirklich lachen. Also in Foren rasieren Links, die auf Apps verweisen. Um halt eben Carrier IQ zu scannen, ob es drin ist. Nur diese Apps, das sind tatsächlich SMS-Trojaner. Oder sind entsprechend gespickt. Und das hat in Frankreich wohl begonnen mit einer französischen App und greift jetzt um sich mit einem sogenannten Trojaner, der sich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber Quixomos oder Quixomos oder so ähnlich nennt. Das heißt, wer das blind installiert. Der kriegt gesagt, er wäre nicht Carrier-IQ infiziert und wird aber tatsächlich von diesem SMS-Trojaner infiziert. Also bitte nicht von irgendwelchen Foren irgendwelche Download-Links auf die Maschine hauen und dann wundern, wenn extrem teure SMS rausschießen. Ja, solange die App mit Awesomeo heißt, geht's ja noch. South Park. ja gut, also können wir auch mal gespannt sein, was zu dem Thema noch kommt. Ne? Aber ich sag mal, die Panik zu Carrier IQ war ja, naja, Panik war zwar nicht gerechtfertigt, aber Skepsis kann man da schon walten lassen, obwohl, wie gesagt, die Carrier IQ ja von den Netzbetreibern her forciert wird. Allerdings nicht mehr in den USA. Sprint hat jetzt auch die Telefonhersteller angewiesen, den nächsten Schub von Android-Geräte und auch andere Handys, übrigens nicht nur Android ist von Carrier IQ betroffen, also die Handyhersteller angehalten, aus ihren Geräten Carrier IQ für Sprint zu entfernen. Mhm. Das ist irgendwas. Ja, ich habe noch was gefunden, und zwar die Google Design Seite für Android Developers. Also die Entwickler werden das alles schon kennen. Die haben sich das Video schon schnell angeguckt. Was heißt das für die Benutzer? Man kann vielleicht davon ausgehen, dass jetzt mehr Android Apps dieser Richtlinie folgen. Google zwingt, wie gesagt, niemand zu einem Design. Aber die haben eine so Design-Richtlinien jetzt festgelegt und auch eine umfangreiche Seite eingerichtet, bei der sich die Entwickler informieren können, wie sie denn die Designs machen sollen. Und das ist wichtig, das hätten sie schon viel früher machen. Anscheinend machen ja, Entschuldigung, liebe Android-Entwickler, machen ja die Entwickler nichts, ohne dass sie vorher eine Guideline dazu bekommen. Ja, ansonsten wird halt irgendwas zusammengeschustert. Statt dass man eben das nimmt, was offensichtlich ist, nämlich die Android-Bedienelemente, boom. Aber das wird hier in der Google-Design-Seite eben auch nochmal klargestellt. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Die Entwickler können sich dort informieren und den Nutzern bleibt da dann die Hoffnung, dass eben mehr besser designte Apps kommen, weil die viele Entwickler denken, wenn sie ihr eigenes Design machen, ja, das ist ja viel, viel schöner, aber nein, ich würde mal sagen, wenn man sich an ein Standard-Design hält, dann bringt das eine bessere, besseres Gefühl für die Anwender, weil die sich nicht immer umgewöhnen müssen vor den einzelnen Anwendungen. Deswegen wurde ja auch schon angekündigt, dass es Pflicht ist, bei Ice Cream Sandwich die Original Ice Cream Sandwich Bedienelemente in das System einzufügen, ansonsten gibt es keinen Zugang zum Android-Market. Genau. Google Design-Seite, wie gesagt, ist eine freiwillige Richtlinie. Ich hoffe, dass es viele Entwickler diesen Weg gehen und dieses vorgeschlagene Design nutzen, denn auch wenn sie davon überzeugt sind, dass ihr eigenes Design viel, viel schöner ist, die Benutzer sehen das oftmals anders. Ja, dann würde ich doch sagen, kommen wir zu den Apps der Woche. Genau, dann machen wir Apps der Woche und ja, fangen wir gleich an. Ja. So, meine App der Woche ist Instant Heart Rate. So nennt es sich tatsächlich, Instant Heart Rate. Und das ist ein, ja, sagen wir mal, Pulsmesser, wenn man so will. Ja. Und es funktioniert tatsächlich, das geht sogar richtig gut. Hier wird die Leuchtdiode angeschaltet und dadurch werden die Blutgefäße im Finger für die Kamera, auf den man die Fingerkuppe legen muss, quasi kenntlich gemacht. Und dann kann tatsächlich das Android-Gerät über diese Kamera den Puls messen. Ja? Das Verfahren ist, so abenteuerlich dass sich das anhört, relativ genau. Ja? Die Software erkennt quasi, wenn richtig gemessen wird, wenn es einen Messfehler gibt, wird unterbrochen, so lange bis wieder genug Genauigkeit vorliegt, so wie jetzt zum Beispiel. Ja, ich habe halt ja, sehr schlecht durchblutete Finger, ja. Sie sind immer sehr, sehr kalt. Das heißt, da wird nicht so viel Blut durchgepumpt. Das heißt, bei den Leuten dauert es unter Umständen ein bisschen länger, bis die Messung durch ist. Aber letztendlich funktioniert das dann auch. Dann kriegt man so eine Übersicht, wo man sich befindet mit der Pulsrate, die man hat. Und dieses Ergebnis kann man dann tatsächlich auch teilen, also auf beispielsweise Twitter oder Google Plus oder sonst wohin schicken, und zwar mit allen Programmen, die sowas anbieten hier und auf dem Handy installiert sind. Also theoretisch kann man es auch an GoAruna oder sonst irgendwo hinschicken, fast überall. Man kann hier nur eine kleine Notiz dazu machen, ja, oder benennen eben diese Meldung, die ich jetzt teste hier, und dann speichern. Dann hat man eben die Möglichkeit, sich einen Account zuzulegen, muss man aber nicht tun. Und dann ist es in so einer Liste eben drin gespeichert. Ja, man sieht hier unten auch das letzte Ergebnis, das man erreicht hat. Und diese Timeline zeigt einem dann eben alles an, was gespeichert wurde. Hier zum Beispiel unten im Sitzen 80 und eben gerade 82. Also ja, also ich bin da ziemlich gleich immer. und da hier ist auch noch ein paar Informationen dabei. Wenn es eben ein bisschen schneller schlägt mal, ja, das Herz, was das zu bedeuten hat und so weiter und so weiter. Hier verschiedene Einstellungen, die man machen kann. Ja, man kann die Grafik ausschalten, das heißt die Anzeige, oder eben, dass es nur manuell funktioniert, etc. etc. Ja, also insgesamt ist die App ziemlich gut. Es gibt eine freie Version und eine Pro-Version. Ich habe hier die Pro-Version getestet, macht riesen Spaß und ja, super Sache und ist tatsächlich nützlich. So, ich möchte euch jetzt noch meine App der Woche vorstellen. Und zwar handelt es sich heute um ein Programm, also um eine App, die endlich was erfüllt, was ich die ganze Zeit von Google Maps eigentlich erwartet habe. Und zwar mal richtig gut gepflegte Öffnungszeiten. Google hat zwar in Google Maps Öffnungszeiten drin, aber leider nicht für alles. Und oft habe ich leider festgestellt, dass sie auch gar nicht korrekt sind. Das liegt wohl wahrscheinlich daran, dass viele das selbst pflegen und einfach nicht aktualisieren. Ja, also manche Firmen tragen das selber ein und kümmern sich dann nicht mehr drum, wenn irgendwas sich ändert. Ich habe hier eine App gefunden, eine sehr schöne App, Öffnungszeiten heißt die. Erstens ist von der Aufmachung ganz simpel, was mir ganz gut gefällt. Ist mit 412k auch relativ schmal und braucht nicht so viel Platz. Und das dritte Plus ist auf jeden Fall die Lokalisierung. Also über das GPS kann er den Standort ermitteln und zeigt alle Läden, Geschäfte, aber auch sowas wie zum Beispiel Poststellen, Wertstoffläger. Ja, also Entsorgungen und sowas, zeigt er auch die Öffnungszeiten von bis an. Man kann an dem Haken, an dem Fähnchen hier jetzt zum Beispiel grün, kann man erkennen, dass es offen ist. Bei rot ist es halt eben geschlossen. Die Entfernung, wo es ist, man kann, wenn Telefonnummern gespeichert sind, kann man auch drauf mit Knopfdruck direkt anrufen oder halt eben die Webseite aufrufen. Also ist eine relativ simple App. Was ein bisschen stört, ist die Werbung, die in der Mitte eingeblendet wird. Und das leitet natürlich wie immer bei vielen anderen Apps auch drauf zu drücken, was schon ziemlich nerven kann. Also man muss schon vorsichtig sein, wo man hindrückt. Aber was man kann, ach ja, ganz vergessen, man kann natürlich selbst auch Sachen speichern und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Natürlich eine sehr schöne Sache, weil dadurch wächst das Ding und sofern die Leute so fair sind und auch ehrliche Daten eintragen, ist es dann auch richtig. Also die Geschichten, die ich selbst ausprobiert habe, haben wunderbar funktioniert und haben gestimmt, kurz und schmerzlos gesagt, ne? Und sehr, sehr schön gemacht. Also gerade wenn man auch unterwegs ist und jetzt mal einen speziellen Laden oder ein Geschäft sucht, um mal schnell eine Cola zu kaufen oder so, dann kann man erkennen, oh, der Laden, der hat jetzt meinetwegen bis 22 Uhr auf und kann dann direkt hinfahren. Also sehr, sehr schön gemacht. Kann ich nur empfehlen, sehr klein. Was ein bisschen drüber gestritten wird, ist bei den Sicherheitseinstellungen steht drin, kostenpflichtig eine Rufnummer anrufen. natürlich kostenpflichtige Rufnummer anrufen, weil sonst könnte man aus der App raus ja nicht eine Nummer auswählen und anrufen. Also dafür ist es gedacht. Also Betrügereien sind mir bis jetzt mal noch nicht bekannt. Ja, dann, ich kann nur sagen, ist nicht groß, sehr effektiv. Macht's euch drauf. Viel Spaß damit. So, das war's für heute wieder beim Uncast und ich haben die Themen gefallen. Ja? Es fängt schon an zu stottern. Von lauter, das war aber aufregend, ja. Und wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das tun über Google Plus, einfach nach Uncast suchen, oben da Suche Plus Uncast eingeben, Twitter at AndroidCast. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, uncast@thenetcast.com. Und auch die über die Website könnt ihr zusätzliche Informationen und Links zu der Sendung finden. Das ist uncast.thenetcast.com. Und wenn euch die Sendung gefällt, dann verlinkt doch auch unser Blog uncast.netcast.com. uncast.netcast.com, Mensch. Netcasts. Ja! Ich zeig's nochmal als Bild. Ein S. So. Genau, und das hilft uns gewaltig, ja, also. Und damit sage ich, ja, halt die Ohren steif, bleib gesund und tschüss. Wie immer das letzte Wort im Auge. Ja, dann sage ich auch mal tschüss und natürlich habe ich immer das letzte Wort, weißt du ja, ne? Die besten. Okay, tschüss.